im Leben, ne? Lernst du viele Menschen kennen, du hörst viele Dinge, viele Sachen, manche labern Scheiße, manche wollen dir Böses, manche wollen dir Gutes, dies und das. Und einfach dieses, ich könnte jetzt hier 4 Flaschen trinken und auf den Boden fallen, ich würde morgen zu Hause in mein Bett zugedeckt aufwachen. Und genauso würde ich auch ein Bein tragen von einem von meinen Brüdern und dafür sorgen, dass er morgen früh in sein Bett zugedeckt aufwacht. Wir haben uns selber ohne Abschluss, ohne das, was alle Lehrer und Pädagogen gepredigt haben, trotzdem irgendwo dahin katapultiert, wo wir was sind. Und wir mussten nicht aufhören zu kiffen und mussten nicht dies, das. Wir haben einfach so unser Ding gemacht und haben es den Leuten so ein Stück weit bewiesen. Und wenn ihr diese Kassetten hört, dann seid ihr einer der Gründer dafür.